Kaufmann, der das Glück einfach so verschenkt. Kauf mir doch ein Happy, Happy, Happy End. Ich will's nicht nur geleast, ich will's ganz, das Glück in meiner Hand. Manchmal bin ich leise, manchmal bin ich auch gern laut. Auf dem Weg, auf meiner Reise, weil ich mich endlich einfach trau. Und ich wünsch mir ganz bescheiden, große Liebe grenzenlos. Und jeder Hoffnungsschimmer wächst, wird bedeutungsvoll und groß. Kauf mir doch ein Happy, Happy, Happy End vom Kaufmann, der das Glück einfach so verschenkt. Kauf mir doch ein Happy, Happy, Happy End. Ich will's nicht nur geleast, ich will's ganz, das Glück in meiner Hand. Das Glück in meiner Hand. Will eine Weile hier noch bleiben, bin ins Leben eingetaucht. Folge mir, lass dich begleiten vom Glücksgefühl in deinem Bauch. Und ich wünsch dir ganz bescheiden, große Liebe grenzenlos. Und jeder Hoffnungsschimmer wächst, wird bedeutungsvoll und groß. Kauf mir doch ein Happy, Happy, Happy End vom Kaufmann, der das Glück einfach so verschenkt. Kauf mir doch ein Happy, Happy, Happy End. Ich will's nicht nur geleast, ich will's ganz, das Glück in meiner Hand. Kauf mir doch ein Happy, Happy, Happy End. Happy, Happy, Happy End. Kauf mir doch ein Happy, Happy, Happy End. Happy, Happy, Happy End. Kauf mir doch ein Happy, Happy, Happy End vom Kaufmann, der das Glück einfach so verschenkt. Kauf mir doch ein Happy.